J. Heute ist Party Party. J. Wir hüpfen zum Beat. J. Heute ist Party Party. J. Wir singen das Lied. 1, 2, 3, 4, Häschen Alarm. Deine Augen Teller, große Seen und dein Fell so weich und wunderschön. Und alle Häschen singen laut dieses Lied. Zusammen! J.